Alexander Amberger sagte ja schon, dass es gewissermaßen eine Veranstaltung ist, die vor 10 Jahren hier schon in das Programm gehörte. Leider muss man sagen, ist es heute noch so, dass wir zu dieser Thematik nichts Abschließendes sagen können, was also zum Beispiel mit der Archivsituation, mit der Archivlage zusammenhängt, heute in Moskau bzw. in Russland. Ich würde mit der Archivsituation und den Veränderungen in den letzten 10 Jahren gerne beginnen. Danach würde ich Ihnen zur innenpolitischen Signalwirkung der Schauprozesse und im Einzelnen des dritten Moskauer Schauprozesses gerne etwas sagen und dann mit einer Fragestellung schließen, die darauf hinausläuft, zu recherchieren, festzustellen, welche Zielstellung Stalin eigentlich in diesen Jahren, er stand ja kurz vor seinem 60. Geburtstag, mit Blick auf die Innenpolitik verfolgt hat. Die Broschüren, auf die Alexander Amberger hinwies, bis auf die letzte, die gewissermaßen den neuen Forschungsstand ausweist, die neuen Publikationen benennt, gehen, wie gesagt, bis ins Jahr 2003 zurück. Und man muss sagen, dass in den heutigen Archivveröffentlichungen und in den heutigen Publikationen es vor allem den russischen Kollegen viel besser gelingt als vor 10 oder 15 Jahren, die Dimension und die Abläufe des Terrors in all seinen Facetten und auch im Zusammenhang, also innenpolitisch im Zusammenhang zu untersuchen. Kannst du mal hinten da an dem Schalter drehen, dann wird es etwas lauter. So ist es jetzt so besser, ja? Ja gut, dass die, wie gesagt, wie Josef Vissarionowitsch sagte, die Technik entscheidet alles, nicht die Kader. Ja, also wie gesagt, es geht in den neuen Veröffentlichungen, den heutigen neueren Veröffentlichungen darum, auf die Dimensionen, auf die Abläufe des Terrors einzugehen, diesen Terror jetzt nicht nur sozusagen partiell, sondern in all seinen Facetten im Zusammenhang zu untersuchen. Und es ist heute in der Tat so, dass in der russischen Literatur der Terror und die Jahre des Terrors nicht nur als Terror, wie es zunächst in der Perestroika der Fall war, ausschließlich mit Blick auf die herrschenden Eliten untersucht werden, sondern in den Blickwinkel oder ins Zentrum der Recherchen heute rückt der Terror Stalins gegen das eigene Volk, was wiederum die Konsequenz hat, dass Archivveröffentlichungen zu den Schauprozessen völlig in den Hintergrund gerückt sind. Zweitens wäre zu sagen, dass in diesem Zusammenhang vor allem die Russen die Frage nach ihren Vorgaben, nach Opfern und Tätern stellen und sie sind daran interessiert, Fragestellungen wie die nach Initiatoren des Terrors und Zielstellungen des Terrors zu diskutieren. Leider ist es auch in diesem Punkt so, dass man zwar über die Dimension und die Abfolge, aber in der Regel über die Motivation, vor allem über Stalins Motivation, bis auf den heutigen Tag sehr wenig erfahren kann. Die Fragen, die auch in der deutschsprachigen Literatur seit mindestens 5 Jahren eine Rolle spielen, sind die nach den Akteuren. Man fragt also, wer hat den Terror latent am Leben gehalten? War es die Kommunistische Partei oder war es der NKWD? Das NKWD trägt ausschließlich Stalin die Verantwortung für den Terror oder gab es auch einen Terror von unten? Hatte also die Basis von der Parteibasis bis zur NKWD-Basis ein Interesse von sich aus, diesen Terror voranzubringen? Es wird nach der Initialzündung des Terrors gefragt und es wird danach gefragt, warum der Terror zuerst modifiziert und dann mit Berias Ernennung als Volkskommissar in seiner Tragweite verändert wurde, eingestellt. Darüber sind sich die Kollegen im Russland und im Ausland klar eingestellt wurde, der Terror, auch unter Beria, dazu gab es ja eine Veranstaltung, bekanntlich nicht. Über diese Fragen ist in den letzten Jahren, ich sagte es schon, auf fast gleichbleibender, unveränderter Aktenlage debattiert worden. Die Schlussfolgerungen, die Historiker zur Debatte stellen, bleiben nach wie vor sehr kontrovers. Jörg Barbarowski, um einen Namen zu nennen, der einst zu den Historikern gehörte, die den Terror von unten in den Blick nahmen, hat in seinem neuesten 2012 erschienenen Buch Verbrannte Erde, Stalins Herrschaft der Gewalt, alles ausschließlich auf den Diktator bezogen. Also alle anderen Entwicklungen im Land sind in diesem Buch ausgeblendet. Die wohl bekannteste, auch in den Berichten und in den Kritiken zu diesem Buch zitierte These lautet, dass es nicht Ideen sind, die morden, sondern Menschen. Und mit dieser Fixierung konzentriert sich Barbarowski einzig und allein auf den Diktator Stalin. Also das ist für ihn der Fixpunkt und die zentrale Gestalt. Einen völlig anderen und meines Erachtens sehr anregenden Blickwinkel, verbunden mit interessanten Fragestellungen, hat Karl Schlögel Jahre zuvor, 2008, in seinem Buch Traum und Terror, Moskau 1937, formuliert. Auf einige der von ihm angesprochenen Fragen gehe ich im Vortrag noch ein. Schlögel war und ist es, der immer wieder nach dem Zusammenhang von Terror, der Verfassung 1936 und den Wahlen 1937 in der Sowjetunion fragte. In Russland rückte die Dokumentation der sogenannten nationalen Operationen ins Zentrum der Forschung. In dieser, auf der Tafel, die jetzt eingeblendet wird, sehen Sie die meisten sogenannten nationalen Operationen, die sich zwischen dem 37er und 38er Schauprozess im Land abgespielt haben. Sie alle lagen, wie gesagt, zwischen diesen beiden Prozessen. Und es ist aufschlussreich, dass im Zusammenhang mit der Darstellung und mit der Diskussion dieser nationalen Operation vor allem russische Historiker sind, die Norman Neimarks These, dass es sich um einen von Stalin praktizierten Genozid handelte, zurückweisen. Also auch unter Deutschen fand diese 2010 im Surkamp Verlag publizierte These keinen Zuspruch. So wichtig die russischen Editionen sind, ich gehe auf einige noch ein, so fragmentarisch bleiben sie aber auch. Es ist davon auszugehen, dass heute in Russland und in den Nachfolgestaaten weitgehend Klarheit über die Dimension der landesweiten Erschießungen besteht. Das steht außer Frage. Problematisch bleibt aber, und Alexander Watlin hat es in seinem neuesten Buch über die deutsche Operation zur Debatte gestellt, die Untersuchung der Schicksale derjenigen Bürger, In- und Ausländer, die zu Lagerhaft, zu Verbannung oder zu Ausweisung verurteilt worden sind. Es handelt sich um Männer, um Frauen und um Jugendliche, die in den in Russland veröffentlichten Erschießungslisten, das geht schon aus dem Titel dieser Publikation hervor, bisher überhaupt nicht erfasst und ins Zentrum der Forschung gerückt worden sind. Alexander Watlins Buch liegt da vorne auch aus. Wer von Ihnen die Möglichkeit hat, kann die Veranstaltung, die in der Stiftung Aufarbeitung der SED-Diktatur stattgefunden hat, anhören. Es ist ein sehr interessanter und ein sehr anregender Vortrag, den Watlin dort gehalten hat. Keiner der zu dem Thema publizierenden Historiker geht auf die Frage ein, warum der geplante vierte Schauprozess gegen die Verschwörer in der Komintern eigentlich nicht stattgefunden hat. Der Verzicht auf die Inszenierung dieses Prozesses korrespondiert mit der Modifizierung des Terrors unter Lavrenti Beria. Zwei Argumentationslinien herrschen unter Russen und Deutschen, die zu dieser Thematik arbeiten, vor. Die einen sagen, es war offensichtlich eine Säuberung im Innern, die sich gegen die Fremde, gegen das fremde Element im Lande gerichtet hat. Und die zweite Diskussionslinie, die in diesem Kontext berührt wird, ist die, dass wenn dem NKWD unter Jerschow nicht Einhalt geboten worden wäre, wäre die Maschinerie des Staates völlig außer Kontrolle geraten und Stalin hätte nicht mehr die Möglichkeit gehabt, das Land zu regieren. Die Kadersituation, dazu gibt es genügend Dokumente. Die Kadersituation Mitte der 30er Jahre war dermaßen prekär, dass im Zusammenhang mit Berias Amtseinführung zur Einzelfallprüfung übergegangen werden musste. Es gab also nicht mehr diese landesweit geführten nationalen Operationen, sondern das Politbüro musste der Verhaftung einzelner Personen auch nach Einzelfallprüfung zustimmen. Stalin hat auf diese Veränderung sehr gedrungen. Die meisten der inhaftierten Kominternfunktionäre, die in dieser Zeit in Vorbereitung auf den vierten Prozess, wie gesagt, der fand ja nicht statt, verhaftet wurden, wurden durch die Bank erschossen. Und das unter dem Vorgänger von Beria, also unter Jeschow, vorgegebene Planziel wurde stets erfüllt. Also an dieser Befehlslage und an dieser Struktur änderte sich auch während der gesamten Sowjetzeit nichts. Die Tafel, die jetzt eingeblendet worden ist, zeigt die Verhaftung im Vorfeld des 38er Prozesses. Es beginnt also, deswegen steht der Januar, das ist der Januar dort genannt, mit Rakowskis Verhaftung. Dann kommt das Februar-März-Plenum. Sie sehen rot unterlegt die Verhaftungsdaten der einzelnen Angeklagten. Violett oder lila sind ihre Audienzen bei Stalin in seinem Kabinett im Kreml. Daraus, man könnte jetzt, wenn man auf den Prozess selbst zur Sprache kommt, und ein Anklagepunkt war ja bekanntlich das geplante Attentat auf Mitglieder der Partei und Staatsführung und die geplante Ermordung Stalins. Also es gab genug Möglichkeiten, wenn man dem Glauben schenkt. Und es gibt in Russland ja Kollegen, die diesem Schauprozess sozusagen aufs Wort glauben, das zu führen. Also das ist ungefähr die Struktur, in der sich das bewegte. Sie sehen im April und im Mai mit MV abgekürzt die Militärverschwörung, also erst als unter dem Eindruck dieses Prozesses gegen die Militärs um Tuchatschewski und andere, Bucharin und Rykov, die Pravda in die Gefängniszelle gebracht wurde, erst zu diesem Zeitpunkt machten sie mit den Untersuchungsführern einen Deal und begannen zu gestehen, dass es dieses giftgrüne G im Juno. Danach setzt dann die Auswahl der anderen Untersuchungshäftlinge ein und Sie sehen, wie gesagt, in der Tabelle diese Verhaftungsdaten. Dieses, Alexander Amberger hat es auch schon zitiert, dieses Urteil oder die Vorwürfe an die Angeklagten liefen durch die Bank darauf hinaus, dass diese im Auftrag ausländischer Geheimdienste agieren, dass sie durch die Bank vorhaben, den sozialistischen Staat zu stürzen, Mitglieder der Parteiführung zu ermorden. Und was jetzt im Zusammenhang mit Verfassung und Wahl interessant ist, dass sie auch bestrebt sind, den Kapitalismus und ein kapitalistisches Parteisystem in der Sowjetunion einzuführen. Dieses, das muss man auch sagen, das war bis vor kurzem auch nicht bekannt, dieses allen Schauprozessen in den Jahren des großen Terrors zugrunde liegendes Szenario geht eigentlich auf ein von Jerschow im Auftrag Stalins vorgelegtes und danach immer wieder aktualisiertes Manuskript zurück. Es wurde 1935 begonnen. Es liegt im ehemaligen Parteiarchiv. Leider für die Forschung nicht freigegeben unter dem Titel von der Fraktionsmacherei zur offenen Konterrevolution und zum Faschismus. Jerschow hat, wie gesagt, dieses Manuskript erarbeitet. Es wurde Politbüromitgliedern zur Korrektur vorgelegt und von Schauprozess zu Schauprozess aktualisiert. russische Kollegen, vor allem die, die an der Akademie des FSB lehren, weisen in diesem Zusammenhang auch auf eine Forschungsrichtung hin, die doch darauf zielt, sich nicht auf die 30er Jahre, also nicht auf die Terrorjahre zu konzentrieren, sondern gewissermaßen wieder bis 34 zurückzugehen und alles das, was sich dann also auch von den kleineren Prozessen an in Moskau bewegte, also die Prozesse, in denen Kamenev und Sinowjew verhaftet und verurteilt wurden, zur Verbannung verurteilt worden sind, eigentlich als den Ausgangspunkt der Entwicklung zu nehmen, die dann in den 30er, Mitte der 30er Jahre, Ende der 30er Jahre kulminiert. Wichtig, und das spielt auch in diesem Zusammenhang und verbunden mit der Zeit eine Rolle, ist die bisher auch sehr sporadisch durchgeführte Versuche, den Terror mit der Fünfjahresplanung in Zusammenhang zu bringen und zu untersuchen, wie gewissermaßen der Terror und die Fünfjahresplanung ineinander griff und sich gegenseitig stimulierte und beeinflusste. Erst als Bucharin und Rykov beide, ich sagte es schon, wurden während der Plenartagung des Politbüros im Februar verhaftet, von der Verurteilung der Verschwörer um Marschall Tuchatschewski erfuhren, gaben sie ihren Widerstand auf. Ich sagte es, das ist dieses grün unterlegte Datum. Bucharin schrieb am 1. Juni 1937 an Jeschow, dass er nach langen inneren Kämpfen bereit sei, seine Schuld vor der Partei und der Arbeiterklasse zu gestehen. Er gab zu, mit Rykov und Tomsky die Organisation der Rechten aufgebaut und die Organisation geführt zu haben. Aus dieser Organisation heraus sollte eine neben der KPdSU existierende Partei hervorgehen. Das ist ein unmittelbarer, auf dem Februar-März-Plenum angesprochener Bezug zu den Wahlen und der Behauptung der führenden Rolle der Kommunistischen Partei unter Ausschluss eines Mehrparteiensystems. Das ist eine Diskussionslinie, die zieht sich durch die gesamte Plenartagung und ist auch außerordentlich interessant. Da sich Tomsky, also der Gewerkschaftsvorsitzende, der Verhaftung durch Selbstmord entzogen hatte, kam in dem Szenario, in dem vom Stalin bearbeiteten Szenario, schließlich dann Rykov die Hauptrolle zu. Also nicht der ehemalige Vorsitzende der Komintern, Bucharin, sondern der ehemalige Regierungschef Rykov hatten den Kontakt zu den Rechten und zu den Versöhnlern hergestellt. So stand es im Drehbuch, als das NKWD gegen die auf dem Juni-Plenum des ZK der KPdSUB 1937 verhafteten Funktionäre der Komintern zu ermitteln begann. Jagoda, der Geheimdienstchef und der im Mai verhaftete stellvertretende Volkskommissar für Justiz Krestinsky, wurden unter Folter über ihre Kontakte zu den führenden und verurteilten Militärs vernommen. Ihre Mitangeklagten, Rakowski und Bisonow, verweigerten im Sommer jede Aussage. Neun der im Prozess gegen den Block der Rechten und Trotzkisten Angeklagten waren zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht verhaftet. Erst nachdem die für den geplanten, aber nicht mehr durchgeführten Kominternprozess verhafteten Funktionäre Wilhelm Knorin am 22. Juni 37 und Josef Piatnitsky am 27. Juli 37 in den Gefängnissen saßen, konzentrierten sich die Untersuchungsführer auf den Block der Rechten und Trotzkisten. Bucharin wurde nach seinem Geständnis von Juli bis September 1937 jede Nacht verhört. Nachdem es den Untersuchungsführern Anfang September 37 gelang, auch Rakowskis Widerstand zu brechen, wurden vier weitere Angeklagte verhaftet. Diese dritte Verhaftungswelle zog die von Mitte November bis Mitte Dezember 1937 nach sich, während der erneut vier Mitglieder des sogenannten Blocks, darunter die Ärzte aus der Kreml-Klinik, verhaftet und ebenfalls einen Monat lang verhört wurden. Ihnen wurde, also den Ärzten, die Ermordung von Kuibyschew und Gorki zur Last gelegt. Da die vorliegenden Geständnisse jedoch nicht ausreichten, wurden im Dezember weitere Zeugen, darunter vom Militärkollegium des obersten Gerichts der UdSSR, zum Tode verurteilte Personen herangeschafft. Ihre Aussagen sollten die fehlenden Beweise ersetzen. Erst nach dieser Vorarbeit konnte der Prozess beginnen. Stalin hatte für Wyschynski in 4 Punkten die wichtigsten Aussagen der Anklageschrift zusammengefasst. Auch dieses Dokument ist im Archiv für sozialpolitische Geschichte einsehbar. Alle Angeklagten, heißt es darin, haben vor und nach der Oktoberrevolution gegen Lenin gekämpft und sich nach seinem Tod im Lager der Feinde getroffen. Ihre Plattform ist der Rückzug in den Kapitalismus, die Verwirklichung einer gegen die Arbeiter- und Bauernmacht gerichteten Politik. Das Urteil des Gerichts, so Wyschynski, zielt auf die Herstellung normaler Verhältnisse im Land. Während des Prozesses gab es die üblichen Kundgebungen und Versammlungen, die in der Presse ihren Niederschlag fanden. Das Prozessende, ich habe es hier für den 36er und für den 38er Prozess aufgeführt, ging in der Regel in großen Propaganda-Veranstaltungen in Moskau unter. 1936 war es die Flugschau in Tuschino, 1938 der Empfang, wie es hieß, der Polarhelden mit Demonstration und Feier. Also unmittelbar auf den Prozess folgte sozusagen eine große Feierei, die gewissermaßen die Normalität in den Blickfeld rückte. Das ist alles in Wochenschauen und in der Presse dokumentiert. Parallel dazu gab es auch kleinere Veranstaltungen. Also am Tag, als das Urteil gesprochen wurde, wurde knapp 100 Meter weiter die Metrostation Площадь Революции eröffnet. Also bis hin in diese Details war die Inszenierung dieser Prozesse sozusagen wirklich durchkonstruiert und durchgehalten. Auf den folgenden 3 Tafeln habe ich versucht, Ihnen die Stimmung und den Tonfall gewissermaßen in Wort und Bild, also in Gedicht und Karikatur einzufangen. Diese Karikatur, die Sie hier sehen, ist mit etlichen Rätseln verbunden. Es ist also eine Karikatur, die Bukharin selbst von sich gezeichnet hat. Und er schreibt dazu, das ist sozusagen die Mischung aus Fuchs und Schwein. Und das ist genau der Satz, den Wyschynski in der Anklageschrift, Sie können ihn da auf der Tafel lesen, formuliert hat. Also es ist nach wie vor nicht klar, in welchem Kontext gewissermaßen diese Karikatur entstand und warum Bukharin sie gezeichnet hat. Das ist sozusagen das klassische Beispiel für das, was dann in der Pravda zu sehen war. Das Gedicht daneben ist ein ziemlich langes Poem, das Franz Leschnitzer nachgedichtet hat. Und das, was dort in Gedichtform erscheint, ist sozusagen der Grundtenor, der dann auch in den Kundgebungen und in den Veranstaltungen als Tonfall die Stimmung, also auch die Stimmung in der Bevölkerung beeinflussen sollte. Zu den Personen auf der Karikatur will ich jetzt nichts weiter sagen. Dann kommt sozusagen der Klassiker der Retter. Das ist dann Jezhov und auch dazu die passenden Zeilen aus dem Poem von Djambul. Jezhov wurde übrigens zwischen dem Februar-März-Plenum und dem Prozess für seine Leistung mit dem Lenin-Orden ausgezeichnet. Vom 9. bis 19. September 1938, das ist also, hängt auch mit dem dritten Moskauer Schauprozess zusammen, wurde der kurze Lehrgang in Fortsetzung in der Pravda, also in der Tageszeitung der KP und in der theoretischen Zeitschrift der KPDSU Bolschewik veröffentlicht. Innerhalb von 15 Jahren erschien dieses Buch in 301 Auflage in 67 Sprachen. Nach Auskunft sowjetischer Kollegen betrug die Auflagenhöhe über 42 Millionen Exemplare. 1939 lag eine deutsche vom Moskauer Verlag für fremdsprachige Literatur besorgte Übersetzung vor, die dann vom Verlag der sowjetischen Militäradministration herausgegeben und mit der Auflage von 1944 verglichen und überprüft worden ist. An Spannung steht die Entstehungsgeschichte des kurzen Lehrgangs der Rezeptionsgeschichte dieser Parteigeschichtsschreibung nicht nach. Um innerhalb von 4 Monaten einen Entwurf des Lehrbuchs vorlegen zu können, wurden die Historiker Wilhelm Knorin und Emilian Jaroslawski sowie der Abteilungsleiter für Agitation und Propaganda MZK Pospierlow auf Beschluss des Politbüros des ZK der KPDSU im April 1937 von allen Arbeiten freigestellt. Als Knorin seine Arbeit beendet hat, ich erwähnte das schon im Zusammenhang mit dem Kominternprozess, wurde er gewissermaßen von der Datscha weg verhaftet und in das innere Gefängnis der Lubjanka gebracht. Der Generalsekretär Stalin hat in diesem Manuskript sehr viel gestrichen. Er hat das eine hinzugefügt, er hat etliches umgestellt. Aus seiner Feder stammen unter anderem die Abschnitte über die Prager Konferenz 1912, das war sozusagen sein Beginn der Partei Neuen Typs. Er hat sehr viel in den Abschnitten über die Kollektivierung der Landwirtschaft geändert und den Abschnitt, der mit Schlussfolgerungen überschrieben ist. Und seine Schlussbemerkung auf dem Februar-März-Plenum 1937 zum Inhalt hat, ebenfalls der Diktion des kurzen Lehrgangs angepasst. Diese Textvarianten können Sie heute ebenfalls im russischen Staatsarchiv für sozialpolitische Geschichte einsehen. Es ist leider bis auf den heutigen Tag mit Stalins Korrekturen nicht publiziert. Stalin tritt also nicht nur als Verfasser des Abschnitts über dialektischen und historischen Materialismus hervor, sondern sein Name gehört eigentlich an die erste Stelle des Autorenkollektivs, das dieses Buch verfasst hat. Jetzt bin ich, glaube ich, doch mit einer Tafel zu schnell gewesen. Pardon. So. Es gibt also kein besseres Buch, behaupteten die Propagandisten in den 30er und in den 40er Jahren, in dem alle aktuellen politischen Fragen von der hohen Warte, wie es hieß, der marxistisch-leninistischen Wissenschaft unter Auswertung der reichen Erfahrung der internationalen Arbeiterbewegung entschieden werden. Genau genommen spielten die internationalen Erfahrungen wie die der Komintern keine Rolle. Hier wäre nach dem Beitrag von Knorin in dem Autorenkollektiv zu fragen. Es ist auffällig, wenn man sich den Entwurf des kurzen Lehrgangs und die Endredaktion vor Augen führt. Es ist auffällig, dass keine der Ausarbeitungen über die Kongresse der Komintern weder 1926 noch 1935 in die veröffentlichte Fassung aufgenommen worden sind. Ob das nun wiederum mit der Verhaftung von Knorin und mit dem Prozess, mit dem geplanten Prozess gegen die Kominternverschwörung zu tun hat, ist weiterhin eine offene Fragestellung. Stalin hat außerdem aus den ersten 4 Kapiteln die seinem Wirken gewidmeten Abschnitte herausgestrichen. Das betrifft also seine Jugendzeit vor 17. Dagegen fiel die Korrektur der Kapitel über die Jahre nach Lenins Tod weitaus unbescheiden aus. Hier stellte er sich als einzig rechtmäßiger Nachfolger Lenins und als Gegenpol der beständig aufgewerteten und zum Feindbild stilisierten linken Parteiopposition und der rechten Abweichung dar. Der kurze Lehrgang, ich sagte es schon, endet nicht zufällig mit den von Stalin auf dem Februar-März-Plenum 1937 vorgetragenen Schlussfolgerungen. Mit seiner Auslieferung, also mit der Auslieferung des kurzen Lehrgangs, lag im wahrsten Sinne des Wortes eine neue Geschichte der KPDSUB vor. Dass die Entwicklungsgeschichte des inneren Lebens unserer Partei, die Geschichte der Bekämpfung und Vernichtung der opportunistischen Gruppen innerhalb der Partei war, wie es in den Schlussfolgerungen heißt, musste in Anbetracht der Moskauer Schauprozesse 1936, 37 und 38 nicht bewiesen werden. Bis auf den heutigen Tag sind keine neuen Dokumente, die die Untersuchungshaft aller Angeklagten zum Inhalt haben oder die redaktionelle Bearbeitung des Prozessberichts belegen, veröffentlicht worden. Bucharins Abschiedsbriefe an Stalin und seine Ehefrau, die Gnadengesuche der Angeklagten, Bucharins letztes Wort, seine Manuskripte, die er in der Untersuchungshaft schreiben durfte, alle diese Texte liegen heute als Veröffentlichung vor und sind auch hier in der Hellen Panke in Veranstaltung vorgestellt worden. Bewegung gab es ausschließlich im Hinblick auf die Untersuchung des Schicksals der Angehörigen, der Verhafteten. Wenn man sich Bucharin zuwendet, und zu dem habe ich nun etwas intensiver gearbeitet, ist es so, dass bisher 21 Angehörige von Bucharin, 10 Männer, 7 Frauen und 4 Kinder, ermittelt werden konnten. Die drei dieser Kinder wuchsen nach der Verhaftung bzw. Verbannung der Eltern in Kinderheimen auf. 2 Frauen und 2 Kinder wurden zu langjähriger Verbannung verurteilt, 7 Angehörige zu Lagerhaft. Da ist die Auflistung, zu Lagerhaft zwischen 5 und 25 Jahren. 6 Männer und Nikolai Bucharins Frau aus erster Ehe wurden zum Tode verurteilt und 1937, 1938 oder 1940 erschossen. Nikolai Bucharins Frau aus zweiter Ehe hatte sich von ihm getrennt und ist auf diese Art und Weise der Verurteilung zu Lagerhaft entgangen. Sie wurde erst 1949 zusammen mit ihrer Tochter verhaftet und verbannt. Nikolai Bucharins Frau aus dritter Ehe wurde unmittelbar nach seiner zum Zeitpunkt, als sie in Untersuchungshaft verhaftet und zu Gulag verurteilt. Sie kam in ein speziell, wie es hieß, für Angehörige von Verrätern an der Heimat eingerichtetes Lager. Sie können also an den Schicksalen dieser drei Ehefrauen die Bandbreite der gegen die Angehörigen praktizierten Terrorpraxis nachvollziehen. Sie veranschaulicht auch die Umsetzung des eingangs eingeblendeten Toasts von Stalin auf dem Empfang anlässlich der 20-Jahr-Feier, also das Prinzip der Sippenhaft, dass wir jeden bis ins dritte Glied verfolgen und vernichten werden. Also das lässt sich anhand der Verfolgungspraxis nicht nur mit Blick auf Bucharin, auch auf die anderen sehr klar und eindeutig belegen. Anhand der Materialien der von Alexander Jakowlew geleiteten Rehabilitierungskommission, anhand der Moskauer Erschießungslisten sowie einer Publikation, die von Mitarbeitern des FSB-Archivs 2011 herausgegeben wurde und die für Stalin im NKWD angefertigten Resümees der Verhöre prominenter Gefangener enthält, lässt sich nun auch die Praxis, nicht nur die Praxis der Sippenhaft, sondern auch die Vorgabe für die Ausrichtung des Terrors und die einzelnen Verhöre untersuchen. Auf den folgenden 2 Tafeln sind die Beispiele dafür fixiert. Auf dieser Tafel finden Sie, das ist der Bruder von Bucharins erster Ehefrau, also Lukin, der am 2. April über einen bestimmten Personenkreis ausgesagt hat. Sie werden anhand der dort aufgeführten Berufe feststellen, Lukin war ein Militärarzt, dass das durchweg Militärs sind, die dann ins Visier des NKWD gerieten. Die Verhaftungsdaten und das Strafmaß finden Sie daneben. Also auch das korrespondierte mit dem Versuch, den 38er Prozess mit der Militärverschwörung zu verbinden. Der jüngere Bruder von Nadjezhda Lukina sagte es, sie war mit Nikolai Bucharin in erster Ehe verheiratet. Also Michail Michailowitsch Lukin war von Beruf Arzt und arbeitete in der Sanitätsverwaltung der Roten Armee. Er wurde am 22. Dezember 1937 in seiner Moskauer Wohnung verhaftet und von einem Mitarbeiter der Hauptverwaltung Staatssicherheit des NKWD verhört. Es gab nachweislich 3 Vernehmungen unter der Folter im April und im Mai. Er gestand im Auftrag Bucharins die Wehrkraft der Armee, wie es heißt, unterhöhlt zu haben und von seiner Schwester in den Plan eingeweiht worden zu sein, dass Bucharin Lenin ermorden wollte. er wäre über die Treffen, die konspirativen Treffen der Bucharien-Schule in Bucharins Wohnung unterrichtet und so weiter und so weiter. Er hat dann auch in den Verhören, in den Vernehmungen gegen Rykow und Tomsky ausgesagt und gegen weitere Familienmitglieder, die in den vorhergehenden Listen erfasst worden sind. Bei der Ausgabe, bei dem unten genannten Volgin, das ist ein Historiker, Akademiemitglied, ist es so, dass er nicht in diese Zielgruppe passte und aus diesen Publikationen geht hervor, dass man ihn weder vorgeladen noch vernommen noch in irgendeiner Form belangt hat. Er war also für die Untersuchungsführer in diesem Zeitraum überhaupt nicht interessant. Es gibt auch einen zweiten Bezugspunkt, da stellt sich die Situation etwas anders dar. Stetsky, der wie sein Vorgänger ebenfalls vernommen wurde, und Sie sehen auch die Häufung von Militärs und ein zweiter Personenkreis, der sich um Pravda-Redakteure und um Publizisten rankt, die mit Bucharin zu tun hatten. Auch zu diesem Personenkreis gibt es anhand der Veröffentlichung überhaupt keine Informationen. Man weiß also trotz der Vorlage dieses Buches nicht, was denn nun eigentlich mit diesen Leuten passiert ist. Es sind nicht mal die Initialen erwähnt und es ist dann auch außerordentlich schwer, das sei hier auch gesagt, anhand zum Beispiel der von Memorial vorgelegten CD, die Namen Petrovsky, Schabanow und Stolyarov sind im Russischen ausgesprochen häufig, also unter diesen 3 Millionen, die da auf dieser CD erfasst sind, findet man im Prinzip nichts, was einen in die Lage versetzt, zu dem Schicksal der hier unten in der Tabelle genannten Personen etwas Definitives auszusagen. Abschließend möchte ich Ihnen noch eine Aufstellung über die Verfolgungspraxis in den Jahren des Terrors 37 und 38 vorstellen. Sie enthält Angaben zu den Verhaftungen und also zu den Todesurteilen direkt in Moskau und in Leningrad, damit man sozusagen auch hier den Bezug zwischen dem Vorgehen gegen die Eliten und gegen das einfache Volk hat, finden Sie unten in der Tabelle die Angaben zu Butovo und Levashovo in Leningrad. Das sind die monatlichen Erschießungszahlen, die Sie dann von Juni 37 bis Dezember 37 rot unterlegt sehen und von Januar bis August 38, also das ist die, oder bis November 38, das ist dann die Laufzeit der Operation, da haben sie dann die Zahlen für die Erschießung in Leningrad, in Levashovo, und das sind nur 2 Städte von, tja, 2 Städte, anhand derer man sozusagen die Dimension und den Umfang erfassen kann. Dazu haben Sie, das lässt sich anhand der russischen Publikationspraxis eben am besten recherchieren. Es gibt in den Erschießungslisten die Adressen, also Sie können, wenn Sie dann nach dem Suchwort Hotel Lux suchen, feststellen, wer wann verhaftet wurde. Das Gleiche betrifft das Haus der Regierung, deshalb ist also auch hier das Haus der Regierung, also das Haus in der Uferstraße erwähnt, aus diesen 552 Wohnungen und knapp 2000 Bewohnern sind sehr viele in diesen Jahren und in diesen Monaten verhaftet worden. Auch das ließe sich jetzt noch weiter unterlegen. Jene Verhafteten, die im Zuge der nationalen Operation, und damit komme ich zum Schluss, nicht erschossen, nicht ausgewiesen oder nicht verbannt worden sind, kamen in den Gulag. Auf den folgenden 2 Tafeln finden Sie sozusagen eine Darstellung des Lagersystems von Anfang bis Ende, also von 1929 bis 1960. Sie sehen, wie sich die Zahl der Lager 36, 37, 38 folgende sozusagen geradlinig erhöhte. Es ist aber interessant, jetzt nicht nur die Gesamtzahl dieser knapp 457 Lager verteilt auf die Geschichte zu sehen, sondern sich auch noch diese Statistik anzugucken. Da sehen Sie rot unterlegt die Lagergründung und grün unterlegt die Lagerauflösung. Also auch das stellt die Jahre des Terrors nochmal in einer ganz neuen Dimension dar. Zwischen 1930 und 1960 mussten also Millionen unschuldig verurteilter Häftlinge Zwangsarbeit in diesen Lagern leisten. In den 30 Jahren gab es 476 solcher Lager in der Sowjetunion. Über 270 existierten zwischen einem und fünf Jahren. An zweiter Stelle folgten 102 Lager, die maximal ein Jahr bestanden. An dritter Stelle gab es 84 Lager. Das korrespondiert mit der Bauzeit, die zwischen 5 und 10 Jahren existierten. Diese Rangfolge änderte sich abgesehen von den Kriegsjahren 1941 bis 1945 nicht, als die maximal ein Jahr existierenden Lager auf Platz 1 vorrückten. Das hängt also auch mit den Baumaßnahmen, also militärische Objekte, Flugplätze etc. zusammen. Die Lager gehörten zum System. Sie waren ein Strukturelement der Praktizierung und des Aufbaus des Sozialismus in einem Land. Und ihre Auflösung, und damit möchte ich schließen, geht absolut nicht, auch davon war schon in anderen Veranstaltungen die Rede, auf die Einsicht der Partei und Staatsführung zurück. Es ist ein Zitat von Malenkov überliefert, der sagt, also Lager sind nicht unser Ideal. Dennoch wurden sie beibehalten und ausgebaut. Das Ende der Lagerzeit, wie gesagt, sagte ich, gab es dazu auch schon Veranstaltungen hier in diesem Raum, sind nicht auf die Initiative der Parteiführung, sondern auf den Widerstand der Häftlinge 1953 zurückzuführen. Sie sehen, wie lange sich dieser Prozess hinschleppte. 1960 wurden die letzten Lager in der Sowjetunion geschlossen. Und damit bin ich auch mit dem Vortrag am Ende. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.